zwischen den Clans sich nun vermischen. Chaos und Machtkämpfe sind unabwendbar. Was bleibt, ist die drohende Dunkelheit hinter dem Horizont. Zum ersten Mal sehe ich mit Hoffnung in das Licht.